Es gibt Licht und Schatten, es gibt Menschen, die nur Schatten hatten. Oft liegt es an ihnen, wie sich die Windrose dreht. Lass dich einmal gehen und lauf den dunklen Alltag davon. Siehst du nicht da drüben, warten neue Freunde schon. Komm mit auf die Sonnenseite der Straße. Hör auf dich nur. Harlekins und frohen Jahrmarktschauern, sie sind Lebenskünstler, sei doch genauso wie sie. Seite einen Spiegel, manchmal tut ein Schelmenstreich gut. Frei vor dummen Sorgen.